Der Fall des Todes von Uri Jalloh erliegt auch heute wie ein schwerer Schatten über der anhaltischen Stadt Dessau. Eigentlich will man 2019 das 100-jährige Bauhausjubiläum groß feiern. Für Dessaus Oberbürgermeister Peter Kuras, FDP, eine einmalige Chance, sich von der besten Seite zu zeigen. Nicht gelegen komme ihm da, gesteht Kuras. Der bis heute ungeklärte Todesfall von Uri Jalloh, der am 7. Januar 2015 gefesselt in einer Dessauer Polizeizelle verbrannte. Naja, ich bin etwas ernüchtert, was die Aufklärungsarbeit betrifft. Ich fürchte, sage ich ganz offen, dass wir nie mehr erfahren werden, was in dieser Nacht dort in dem Polizeigewahrsam geschehen ist. Eine bittere Geschichte, nennt es die Dessauer Landtagsabgeordnete Cornelia Lüdemann, Fraktionschefin der Grünen im Magdeburger Landtag. Solange wir vor einer Mauer des Schweigens stehen, solange wir diejenigen, die wirklich vor Ort waren, nicht zu einer Aussage bewegen können, und da sind dem Rechtsstaat Grenzen gesetzt. Obwohl es erst kürzlich hieß, Sachsen-Anhalts Generalstaatsanwalt Jürgen Konrad habe die Ermittlungen eingestellt, ist ein Ende der juristischen Aufarbeitung nicht in Sicht. Denn auf Wunsch von Jalloh Mamadou Sayou, dem Bruder des verstorbenen Uri Jalloh, hat die Anwältin der Familie Gabriele Heinecke Freitagnacht einen Antrag auf ein sogenanntes Klageerzwängungsverfahren eingereicht. Und das bietet uns die Möglichkeit, diese Einstellung aufgrund der Beschwerde, also die Zurückweisung der Beschwerde, nochmal vor einem Gericht anzugreifen. Erklärt die am Verfahren beteiligte Berliner Asylrechtsexpertin Beate Böhler. Sie hat ursprünglich die mittlerweile verstorbene Mutter von Uri Jalloh vertreten. Am 30. Dezember habe sie eine Strafanzeige gegen zwei Beamte des betroffenen Polizeireviers gestellt, ergänzt sie. Der Vorwurf: Mord als Vertuschungstat, so Böhler gegenüber dem Deutschlandfunk. Der damit einhergehende Verdacht, Uri Jalloh sei schon vor dem Brand handlungsunfähig bzw. tot gewesen, denn die Nebenklage ist weiter überzeugt, dass das Feuer von Dritten gelegt wurde. Falls das Oberlandesgericht das Klageerzwingungsverfahren nicht zulassen sollte, habe man bereits eine Verfassungsbeschwerde angekündigt. Auch einen Gang nach Straßburg zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wolle man notfalls gehen. Zur Erinnerung, bis heute steht die Frage im Raum, ob sich der Asylbewerber Uri Jalloh 2005 im Polizeigewahrsam selbst angezündet habe. In einem Vermerk, der auch dem Deutschlandfunk vorliegt, äußern nun auch Sachverständige, dass sein Tod durch Fremdeinwirkung wahrscheinlicher sei als die von den Ermittlungsbehörden lange verfolgte These einer Selbstanzündung. Rechtsmediziner Gerold Kauert. Zwischen den Sachverständigen, der Brandexpertise und der Medizin bestand Einigkeit darüber, dass vom bisherigen Ablauf des Todesgeschehens von Uri Jalloh nicht mehr ausgegangen werden kann. Das heißt, die Theorie der Selbstentzündung erschien nicht mehr Gegenstand des Möglichen. Der Rechtsausschuss des Magdeburger Landtags hat nun externe Berater berufen, die den Fall politisch aufarbeiten sollen. Einer der beiden, Jerzy Montag, Rechtspolitiker der Grünen, ein Sonderermittler im NSU-Prozess. Neben Montag wird der frühere Münchner Generalstaatsanwalt Manfred Nötzl als Berater im Fall Uri Jalloh tätig. Einen Namen machte sich Nötzl mit Prozessen gegen ex-deutsche Bankchef Jürgen Fitschen und Formel-1-Boss Bernie Ecclestone. Seinen Auftrag sieht Nötzl als eine Art Geschäftsprüfung im Fall Uri Jalloh. Nämlich das Verfahren anzuschauen und zu sagen, das ist in Ordnung oder das ist nicht in Ordnung, das muss korrigiert oder beanstandet werden. Zu sehen, ob die Behörde ordentlich arbeitet. Doch ob die Sonderermittler je zum Einsatz kommen, ist ungewiss. Denn die in Sachsen-Anhalt regierende schwarz-rot-grüne Kenia-Koalition hat sich darauf verständigt, dass die Arbeit der Sonderermittler erst dann beginnen darf, wenn alle juristischen Ermittlungen abgeschlossen sind. Weshalb es bei der Opposition im Magdeburger Landtag heftige Kritik hagelt. Henriette Quade von der Linkspartei moniert, damit würde man die Arbeit der Sonderermittler auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben. Die Landtagsverwaltung ist jetzt gebeten, einen Vertrag vorzubereiten, dessen Beginn aber offen bleiben muss. Das ist ein absurdes Gebaren. Die Uri Jalloh-Gedenkinitiative glaubt an keine Aufklärung und hat daher eine unabhängige internationale Aufklärungskommission ins Leben gerufen, mit Sitz in London. Verbunden mit der Hoffnung, dass der Fall nach 14 Jahren so doch noch ordentlich aufgeklärt werden könne.